der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst.